Also wir versuchen das dann schon. Lieber André, ich unterbreche mal eben kurz und begrüße euch, die Fernsehzuschauer, recht herzlich. Wir haben hier schon angefangen im Radio bei 1 Live. Willkommen bei Domian. Willkommen beim 1 Live Talk Radio. Wir sind heute Abend offen für alle eure Themen, wenn ihr Lust habt, euch mit mir zu unterhalten. Telefonnummer 0180 5678 111. Und gerade ist der André ans Telefon gekommen, auf die Leitung geraten, 26 Jahre alt. Und ich habe ihn noch nicht nach seinem Thema gefragt, das mache ich jetzt. Ja, mein Thema, Jürgen. Meine Eltern sind in den Urlaub gefahren, letzte Woche Samstag. Und die haben sich also sehr gefreut auf den Urlaub. Mein Vater ist selbstständig und meine Eltern sind geschieden und die Lebensgefährtin von meinem Vater war bei der Telekom und ist dieses Jahr im Mai an Krebs erkrankt. Also letztes Jahr, Entschuldigung. Und da kannst du dir also vorstellen, wie so eine Chemotherapie verläuft. Ich denke mal, da brauche ich dir auch nicht sehr viel zu erzählen. Mhm. Du kennst dich ja auch mit diesen Krankheiten. Ich sag jetzt mal, ob es jetzt AIDS ist oder Krebs ist, beide Krankheiten sind teuflisch und sind sehr schwer zu überwinden. Mhm. Und jetzt haben sie dieses Jahr, also wie gesagt, die Chemotherapie hat aufgehört dieses Jahr. Dann sind sie in eine Kur gefahren. Also die neue Lebensgefährtin von deinem Vater und dein Vater, die sind weggefahren. Mhm. Ja. Und was ist geschehen? In die Kur nach St. Peter-Ording, da war noch alles wunderbar und damit fing es eigentlich an. Da hat mein Vater in der Kur einen Gehörsturz bekommen und einen Herzinfarkt. Das war schon der zweite und das ist nicht weiter schlimm. Ja, ich sag das jetzt einfach mal so, mehr oder weniger. Problem ist jetzt halt, sie haben sich so auf ihren Urlaub gefreut. Sie wollten jetzt 4 Wochen nach Teneriffa und sind auch geflogen letzte Woche Samstag. Ach, das konnte er dann doch wieder. Soweit hat er sich erholt. Ja, klar. Das war kein Problem. Und jetzt ist allerdings das Problem, dass ich halt heute einen Anruf gekriegt habe, dass das Apartment, wo sie drin gewohnt haben, durch eine Gasexplosion in die Luft geflogen ist. Und deine Eltern waren in dem Apartment? Ja. Auf Teneriffa? Ja. Und dass die beiden jetzt im Krankenhaus liegen. Was hat man dir denn genau gesagt in diesem Anruf? Also das Apartment ist explodiert, dass sie im Krankenhaus liegen und noch nähere Informationen, wie es deinen Eltern geht, deinem Vater? Ja. Also mein Vater schwere Verbrennung hat, sehr schwere Verbrennung. Und da jetzt liegt, also seine Lebensgefährtin ist jetzt aus dem Krankenhaus raus und die hat auch hier angerufen. Die hat angerufen. Nur ich weiß eben nicht, was da los ist. Hat sie denn gesagt, dass dein Vater lebensgefährlich verletzt ist? Ja, am Telefon hat sie mir gesagt, dass das nicht so ist, aber ich denke mal, sie macht das deshalb, weil sie mich auch nicht beunruhigen will. Ja. Und weil sie ja will, dass ich mir keine Sorgen mache. Und sie hat auch noch 2 Töchter. Ich sag mal, die sind für mich wie meine eigenen Schwestern. Zu meiner eigenen Schwester habe ich nicht so ein super Verhältnis wie zu den beiden Mädels. Also die Lebensgefährtin von deinem Vater ist jetzt aus dem Krankenhaus entlassen worden. Wo hält sie sich zurzeit auf? In einem anderen Hotel irgendwo oder wie? Ja, das ist so eine Apartmentanlage und ein Hotel. Und sie ist halt jetzt in einem anderen Apartment bei Bekannten. Hat sie denn irgendetwas gesagt, wie man jetzt weiter vorzugehen gedenkt? Soll er da in der Klinik bleiben oder soll er nach Deutschland überführt werden, in eine Spezialklinik vielleicht? Ist irgendetwas darüber gesprochen worden? Ja, die beiden wollen also nach Deutschland zurück, nur ich sag mal, mein Vater ist halt im Moment noch nicht transportfähig. Und das Problem ist halt auch, dass der nächste Flug erst Dienstag gehen würde. Von dort nach hier, oder wie? Ja, richtig. Sag mal, André, jetzt muss ich dich fragen, bist du beruflich sehr eingebunden im Moment? Ja, ich bin jetzt Ja. Also ich will darauf hinaus. Hast du darüber nachgedacht, dass du da runterfliegst? Ja, keine Frage, will ich sofort machen. Mhm. Das Problem ist halt hier im Ruhrgebiet, ich denke, brauche ich dir auch nicht zu erzählen, dass halt die Arbeitsmarktsituation sehr beschissen ist. Das heißt, du hast keine Knete? Ja, nee, doch schon. Also ich war vorher beim Krauter beschäftigt, habe auch eine super Lehre gemacht, habe ein Abi gemacht und alles Tick und Hack, habe eine Weiterbildung gemacht als Schweißer, habe als Schweißer gearbeitet auf Montage. Okay, warum fliegst du nicht morgen runter? Weil ich jetzt also mit einem Zeitvertrag beschäftigt bin bei, ja, ist ja scheißegal, bei Opel. Und weil ich denke mal, aber da müsste doch jeder... Du kannst ja da nichts erlauben. Nee, ist mir klar. Hast du denn mit deinem Arbeitgeber, deinem Chef darüber gesprochen? Das ist ja nur ein extremer Notfall. Da muss doch jeder Chef Verständnis haben, wenn du ein paar Tage ausfällst. Frag doch zumindest mal. Wenn die Nein sagen, dann muss man was Neues überlegen. Aber das Allerbeste wäre doch, wenn du als Sohn vor Ort wärst und das alles da auch managen könntest. Vielleicht kann die Lebensgefährtin das auch gar nicht so gut handeln. Die ist wahrscheinlich auch schon etwas älter und vielleicht auch geschockt noch und auch krank. Und es wäre gut, wenn jemand aus der Familie jetzt vor Ort wäre. Ja, ist schon richtig, aber ich sag mal, ich bin halt stark gebunden durch den Zeitvertrag. Ja, aber eine Frage, ein Gespräch mit dem Chef, das muss doch möglich sein. Ja, aber ich hatte heute noch nicht die Möglichkeit, ich habe es heute Abend erst erfahren. Na gut. Das ist gestern Abend schon passiert. Ja, wir beraten ja jetzt auch, was zu tun ist. Dass du morgen vielleicht direkt mit deinem Vorgesetzten sprichst darüber, wenn er grünes Licht gibt, dann ruf gleich irgendwo beim Flughafen an, wann die nächste Maschine geht. Mensch Jürgen, wenn ich das könnte, wäre ich sofort weg. Mhm. Problem ist halt, meine beiden Stiefschwestern, die eine wohnt direkt nebenan, die fliegen morgen früh in die Türkei um 5 und die andere fliegen morgen Mittag um 11. Also ich stehe dann ganz alleine hier und auf meine leibliche Schwester, die ich noch habe, irgendwie, ja, wie soll ich dir das sagen, ich bin damals mit meiner Mutter ausgezogen und seitdem haben wir ein bisschen... Das heißt also, es ist niemand anderes da, der sich um deinen Vater kümmern könnte, höre ich daraus. Niemand ist bereit, darunter zu fliegen. Nein, eigentlich nicht, ne. Und ich würde für meinen Vater alles tun, wirklich, weil der auch schon viel für mich gemacht hat, wenn ich mal in der Scheiße gegangen habe oder so. Pass mal auf, André, ich mache jetzt mal folgenden Vorschlag. Geh das morgen mal in deiner Firma an. Und ich hoffe, du saßt bei der Firma Opel, dass die Firma Opel so kulant ist, dass sie dir zumindest für 2 Tage da freigibt, inklusive Wochenende, dass du das regeln kannst. Ich würde mich sehr freuen und fände das von der Firma auch sehr respektabel. Wenn das nicht klappt, sollten wir auf jeden Fall morgen, vielleicht gar nicht in aller Öffentlichkeit, aber dass du mit meiner Psychologin oder mit mir morgen Abend nochmal redest, falls das nicht klappt, was man dann sonst machen könnte und einfädeln könnte. Sollen wir so verbleiben? Ja, also wir werden dich morgen Abend auf jeden Fall anrufen, so gegen 11:30, 12:00. Wenn du schon weg bist, umso besser. Und wenn nicht, dann beraten wir irgendetwas Neues. Sollen wir das so machen? Ja, klar. Ja, André. Ich wünsche dir viel Glück und hoffe, dass du einen guten Vorgesetzten hast. Ja, ich sag mal, das Problem ist halt, ja, sag mal so, mein Meister oder so, der ist okay. Aber verstehst mich jetzt auch irgendwie, ich habe auch Angst also um diesen komischen Arbeitsplatz, du kannst halt nicht. Ist mir klar, ist mir klar. Deswegen muss mit offenen Karten bei dem Arbeitgeber gespielt werden. Und du kannst ja auch deine Angst gleich denen sagen, dass du Angst hast, den Job zu verlieren. Aber das ist so eine private Notsituation, ob man dir vielleicht entgegenkommt. Also ich appelliere mal an die Firma Opel in Bochum, dass die das machen, ja? André, wir melden uns morgen Abend bei dir wieder. Okay? Ja. Mein Lieber. Halt durch. Jürgen, vielleicht Jürgen. Wird ja alles gut. Vielleicht ist es ja wirklich nicht so schlimm. Ich nenne dich jetzt einfach mal Jürgen, ja. Total lieben Dank. Okay. Tschüss, André. Und halt Tim und alles gut. Und bitte meldet euch morgen nochmal. Das machen wir auf jeden Fall. Versprochen. Tschüss, André. Und ich sehe dich jetzt auch im Fernsehen. Ja, wir sind jetzt da. Tschüss. Okay, tschüss. So, jetzt, ach wie schön, wir haben jetzt wieder ein Bildtelefon und das ist Stefan. Hi. Ja, hallo. Das ist ja schön, Stefan, von wo rufst du an? Aus China, ich hatte schon vor Woche oder vor 2 Wochen bei dir angerufen Ja, zu welchem Thema? Weil wegen den Sekreten auf der Zunge ausziehen. Ha, das warst du. Weißt du noch? Ja, natürlich weiß ich das. Das Thema hieß extreme Neigungen. Und du warst jemand. Weiß ich nicht mehr. Ja, das war so. Und du warst jemand, der doch sehr gerne und Spaß daran hat, sich die brennenden Zigaretten auf der Zunge auszudrücken. Ja. Na, ja. Mensch, das ist ja verrückt. Und ich habe damals noch gedacht, wenn er doch Bildtelefon hätte. Und du hast Bildtelefon. Ja. Seit vorgestern, ja. Seit vorgestern. Und ich habe gerade schon eine brennende Zigarette in deiner Hand gesehen. Ja, ja. Ja, die Nation ist jetzt gespannt und will sehen, wie du die brennende Zigarette auf der Zunge ausdrückst. Ja. Ja, ja, mach mal. Ja. Ja. Also, so, ja, ja. Sieh doch mich. Ja. Hier ist er. Ja. Hält sie ganz lange dran. Er hält sie ganz lange dran. Ich kann die Zunge gar nicht sehen, ob da irgendwas rot geworden ist. Ja, das kann man nicht sehen. Ja, wir glauben es dir alle, Stefan. Das ist ja abgefahren, was du da machst. Mhm. Mhm. Ich habe gerade so gedacht, es würde zischen. Das ist ein ganz leiser Zisch, also... Ich höre es, aber sag mal, andere hören also es nicht so. Ja. Jetzt im Umfeld so. Ja. Jetzt wiederholen wir nochmal so in kleinen Passagen nochmal unser Gespräch von vor ein paar Wochen. Wie oft drückst du dir denn diese Zigaretten so auf der Zunge aus? Ab und zu mal, also mal ist nicht jetzt irgendwie um anzugeben oder so oder irgendwas, sondern mein, ich merke nicht, also ich habe keinen Schmerz dabei, sag ich mal, weil ich sich auf den Schmerz drauf konzentrieren kann. Und die Zunge darf auch nicht nass sein, weil viele denken, also sagen immer, dass ich meine Zunge mit Spucke belegen tue. Das ist ja auch nicht, weil wenn ich das machen würde, dann würde es nochmal wehtun, weil es ja nass ist. Mhm. Durch die Flut, das tut noch mehr weh. Also muss die Zunge nur angefeuchtet sein, darf nicht nass sein, sonst tut es dann echt viel, dann kannst du zu einer Blase kommen. Ja, also was wirklich für mich nicht so begreifbar ist, ist, dass die Zunge nicht verletzt wird dabei. Vor allen Dingen, wo du das so lange drauf hältst. Du hältst den Glimmstängel ja lange auf die Haut. Na, das ist eigentlich keines, also ist eigentlich gar nicht groß dabei. Das ist eigentlich nur ein bisschen Glut und die geht ja auch, sag ich mal, relativ schnell aus, wenn man die ordentlich ausdrücken tut, wie im Aschenbecher. Ja, du hast ja, du hast ja vor ein paar Wochen erzählt, dass das einfach so eine Schrulle von dir ist, ne? So eine Angewohnheit. Und ja, das habe ich mir damals angewöhnt und seitdem, naja. Es ging aber nie so weit, dass du dir auch schon mal vielleicht überlegt hast, die Zigarette auf der Bauchhaut auszudrücken oder an noch anderen. Nein. Das nicht. Gottes Willen, nee. Ich habe einmal, wo ich betrunken war, muss ich zugeben, so war ich ein bisschen viel, also sehr betrunken, also sehr stark betrunken und habe dann halt aus Dummheit, kann man sagen, ungefähr 10, 15 Zigaretten immer angemacht, also eine nach der anderen, halb geraucht und dann halt immer abgebissen und halt hinabgeschluckt mit Glut. Mit Glut runtergeschluckt? Ja. Super krass. Also ein Stückchen, also kann man sagen, die Hälfte habe ich geraucht und dann habe ich den Rest Tabak, was noch roh war und die Glut abgebissen und halt hinauf, also Krauten hinterschluckt, da war ich aber echt betrunken gewesen und das war auch nicht beabsichtigt von mir oder... Ja, das heißt, dass du die Glut dann im Hals gehabt hast, ne? Im Hals ist die Glut ausgegangen. Und da ist sie eigentlich schon aus, weil ja, man ja auf dem Weg... Ach so. ist da keine große Glut, ist ja nur ein bisschen. Ja, also das ist mir schon schwierig nachzuvollziehen mit der Glut und dem Mund. Aber es ist alles gut gegangen. Ist gut gegangen. Also ich muss zum Arzt gehen wegen nur Tabak. Also Stefan, es wäre sehr schön, wenn du diesen Menschen da mal wegschicken würdest hinter dir. Der irritiert uns. Da winkt jemand hinter dir. Ach ja, ja. Also ich merke schon, du bist eine schräge Nummer. Ja. Ja. Und ich wollte nochmal schnell danken und zwar durch deine Sendung damals, wo ich das erzählt habe mit der Zigarette, wurde ich vermittelt oder so, also von Bärbel Schäfer. Ach. Da wurde ich von euch mal angerufen. Ist das wahr? Bärbel Schäfer will dich haben. Ja, in der Sendung, ja, wegen Zigaretten und zwar war das Thema, ich bin der Allergrößte. Und warst du schon bei Bärbel Schäfer? Nein, das ist jetzt noch alles am Verhandeln, wann das ist so und wegen Hochfahren. Aber auf jeden Fall wollte ich schon mal danken, dass da durch deine Rente damals, ich habe es halt gehört. Ist ja wunderbar. Und das ist halt, ja, das ist jetzt quasi ja schon eine kleine Übung hier im Fernsehen für dich, dass du das hier schon mal erzählt hast. Und wir sehen dich dann alle nochmal ausführlich und richtig und klar bei Bärbel Schäfer. Handel ein gutes Honorar aus, ne? Das bist du wert. Und dann freuen wir uns alle auf irgendwann, dass wir dich bei Bärbel Schäfer sehen. Ah ja. Jetzt sag mir doch nochmal ganz kurz, bitte, wie es dazu gekommen ist. Du zählst ja zu den wenigen noch im Lande, die ein Bildtelefon haben. Wie kam die Entscheidung? Also, meine Mutter wohnt weiter weg von hier. Ich wohne in Thüringen, also in Jena. Mhm. Und meine Mutter wohnt ungefähr 300 Kilometer weiter weg, da drüben. Mhm. Und sie hat sich ein Bildtelefon geholt, also gekauft. Ich war jetzt im Angebot von 900 und noch was bei der Telekom. Ja. Und dachte ich mir, ehe ich mal rüberfahre, um zu sehen, kann ich mir eins mieten bei der Telekom. Ach so. Und das kostet also im Monat nicht mal 40 Mark und ich sag mal, ich kann mir das jetzt noch leisten. Ja. Also ich glaube, die Telekom wird uns sehr dankbar sein, was für eine Werbung wir jetzt für die Burschen hier machen. Aber ich habe dich ja auch gefragt danach. Lieber Stefan, danke, dass du nochmal angerufen hast. Und wie gesagt, wir fiebern der Sendung von Bärbel Schäfer entgegen. Und auf dass dir nichts passiert und du dich da nie verletzt. Das hoffen wir wirklich. Nein, auf keinen Fall. Pass schon selbst auf. Alles Gute und tschüss. Okay, danke, tschüss. Ciao. Sehr spaßig. Per Bildtelefon Stefan, der immer Zigaretten auf der Zunge ausdrückt. Ich bin jetzt verbunden mit Mike und Mike ist 28 Jahre alt. Hallo. Hallo. Ja, Mike. Du bist dran und ich frage dich jetzt, welches Thema du hast. Naja, ich wollte dich mal darüber aussprechen, dass ich habe da so einen ganz komischen Wunsch, den möchten manche vielleicht pervers finden oder so, aber ich finde das eigentlich ganz in Ordnung. Hm. Ich will nämlich zum Pornofilm und dazu kommt, dass ich noch schwul bin. Also das heißt, ich habe da das Problem, dass ich das meinem Freund nicht so richtig klar machen kann. Du bist schwul und willst zum Pornofilm. Warum hast du bitte kein Bildtelefon? Ich muss dich jetzt sehen, um das beurteilen zu können, ob du geeignet bist dafür. Am liebsten würde ich dich jetzt nackt sehen, ne? Nur dann kann man das beurteilen. Jetzt übertreibst du aber ganz schön hier. Also beschreib ich ein bisschen, was hast du denn vom Körper? Wie groß bist du? Na, ich bin 1,84. Gewicht? 84 Kilo. Ein bisschen muskulös? Ja, obenrum. Obenrum, ja. Also betreibst du Sport, oder? Ich habe früher mal viel geturnt. Ja? Ja. Beschreib das Gesicht mal ein bisschen. Augenfarbe? Augenfarbe blau. Mhm. Hast du einen Bart? Na, ganz leicht. Also ein Dreitagesbart. Manchmal ein Dreitagebart, ja. Wie ist die Frisur? Lange Haare? Ja. Wie lang? Lange schwarze Haare, das ist doch schon mal schön. Ja. So, jetzt gehen wir mal ein bisschen in die heikleren Regionen. Wie ist denn der Arsch? Oh, naja, wie soll ich dir das beschreiben? Naja, das kann man ja selbst als Schwuler machen. Gut, zwei Handvoll, ja. Also, ist schon ganz knackig. Ja. Ja, wie lang ist der Schwanz? Oh, das ist ja ein ganz großes Geheimnis, das wird nicht verraten. Du willst Pornodarsteller werden, Mensch. Naja, 25 Zentimeter. 25, du schneidest jetzt auf. Das glaube ich dir nicht. 25 Zentimeter? Ja, und 6 im Durchmesser. Wie? Und 6 im Durchmesser? Ja, Mensch, das ist ja spektakulär. Ja, das ist ein ziemliches Rohr, ja. Also deswegen denke ich auch, dass man damit ganz gut Geld verdienen kann. Ja, ich will halt nur meinen Freund mitnehmen und ich weiß nicht, wie ich dem das sagen soll. Vielleicht kannst du mir mal einen Tipp geben. Ja. Also nochmal. Ich habe Angst, dass er mich dann verlässt. Ich habe da früher schon, wo ich jünger war, noch schlechte Erfahrungen gemacht. Da bin ich oft verdroschen worden in der Schule und ich habe da ein bisschen Angst davor. Ich habe da ein bisschen Angst davor. Weswegen bist du verdroschen worden? Ja, weil ich eben schon früher erkannt habe, welche Neigung ich hatte und hatte ich schon immer Probleme. Ja. Jetzt nochmal ganz ernsthaft nachgefragt, wenn es denn stimmt mit den 25 Zentimetern, ist das die Hauptmotivation, weswegen du denkst, ich mache das und ich habe da vielleicht Chancen, angenommen zu werden? Nein, deswegen nicht. Also erstens ist es eine Geldfrage, ganz einfach, weil ich bin ziemlich knapp bei Kasse und ja, und wegen dem Geld hatte ich das eigentlich auch vorgehabt. Mhm. Nur traue ich mich aber nicht, das meinem Freund zu sagen. Das ist das größte Problem. So, und du möchtest gerne, das ist jetzt ein sehr verschachteltes Problem, nicht nur, dass du Pornostar werden möchtest oder Pornodarsteller, das ist ja schon schwierig genug. Du willst deinen Freund auch noch mitnehmen in diesen Job mit rein? Ja. Warum? Ja, weil wir gut zueinander passen, ja. Ach, du möchtest mit ihm dann die Aufnahmen machen? Ja, freilich, klar. Klingt aber ein bisschen naiv, du. Das ist ein knallhartes Geschäft, weil ich glaube nicht, dass man da als Paar auftreten kann und dass man nur als Paar dann da auch die Filmrollen bekommt. Na, ich meine, wir haben da aber ganz gute Dinger drauf und ich kenne auch viele Leute so persönlich aus diversen Clubs, die also von denen ich weiß, sich gern sowas angucken und ich denke, da sind bestimmt Möglichkeiten. Ich habe da auch schon mit so einer Agentur gesprochen und die hatten gemeint, dass ich da zum Casting kommen soll und die Chancen stehen ganz gut, weil die suchen in der Richtung immer Darsteller, ja. Das glaube ich schon, dass die Chancen vielleicht für dich ganz gut stehen, aber ich weiß es nicht, aber ich könnte mir denken, dass es als Paar sehr schwierig ist, da unterzukommen. Du wärst also nicht bereit, mit einem anderen Mann vor der Kamera Sex zu haben? Naja, wenn ich einen männlichen Part übernehmen könnte, dann würde ich das machen, ja, aber da trauen sich nicht viele. Was heißt männlichen Part übernehmen? Naja, dass ich eben mein Glied penetriere. So. Ach so, so meinst du das, ja. Ja. Also, das ist interessant. Letzte Woche, Freitag, war bei Bettina Böttinger ein Pornostar. Hast du vielleicht gesehen, zufällig? Nein. Ich habe eigentlich kein Fernsehen. Achso. Das war mein Eltern zu Hause abends. Achso. Na, der erzählte halt auch so einiges. Wolf oder Wolf heißt er. Und der erzählte so einiges. Der ist zu Ruhm und Ehren gekommen in Amerika. Und lebt jetzt wieder in Deutschland. Und der erzählte so ein bisschen aus dem Geschäft. Und das klingt natürlich auch schon sehr hart und ohne jegliche Romantik, ne? Oder was man vielleicht dabei sich so vorstellt. Das ist vielleicht nicht so mein Problem, weil allzu romantisch bin ich eigentlich nicht. Also ich bin da ein Kerl der materiellen Dinge. Ja, ja. Hast du deinen Freund schon mal geäußert? Nein. Gar nichts, hast du gesagt. Nein, ich habe ihm nichts gesagt. Weil ich bin ziemlich verängstigt, dass ich ihn verlieren könnte. Mhm. Ich habe halt immer ein Problem, dann einen neuen zu finden. Wie lange bist du mit ihm zusammen? 2 Jahre zusammen. 2 Jahre. Mhm. Ja. Und wie lange trägst du dich jetzt schon mit diesem Gedanken rum? Ein Vierteljahr circa. Und warst da schon aktiv, ne? Hast da schon Agenturen angefragt und so? Ja. Ja. Wie schätzt du ihn denn ein? Ich meine, wenn man 2 Jahre mit jemandem zusammen ist, weiß man, wie der drauf ist. Wie schlägt er die Hände über den Kopf zusammen? Oder könnte es... Ja, es ist eine andere Beziehung zwischen 2 Männern. Wenn man irgendwie ein halbes Jahr mit einer Frau zusammen ist, da kann man schon sein, dass man die dann schon in- und auswendig kennt, sozusagen. Aber wenn man 2 Jahre mit einem Mann zusammen ist, das reicht noch lange nicht aus. Meinst du? Den richtig zu kennen. Liegt das vielleicht auch an euch, ne? Dass ihr euch noch nicht richtig kennengelernt habt? Also, lange Rede, kurzer Sinn, sag's ihm ganz einfach. Und dann müsst ihr sehen, wie er damit so ankommt. Wenn er sagt, hier, du hast den Oberschuss, Mike, dann musst du überlegen, was dir wichtiger ist, dein Freund oder deine Pornokarriere. Oje, ich hätte halt so gern beides, ja. Vielleicht sagt er ja, also, was machst du denn, wenn er sagt, Mike, okay, das ist ein Job, da kannst du viel Geld verdienen, mach es, aber ich mache nicht mit. Wirst du es dann machen? Ja, ich denke schon. Wie gesagt, wenn ich den männlichen Part übernehmen kann, ja. Ja, ich hätte ihn halt gern mitgenommen, weil zu zweit kriegt man noch doppelt Geld, ja. Ja, ja. Ja, also, ich möchte gerne von dir auf dem Laufenden gehalten werden. Sprich bitte in den nächsten Tagen mit deinem Freund. Ja. Und vielleicht ruft ihr mich gemeinsam an. Vielleicht könnten wir Freitagabend nochmal miteinander telefonieren, was dein Freund gesagt hat. Das ist in Ordnung. Ja? Sollen wir mal so verbleiben? Ja. Okay, Mike, ich bin gespannt. Gut, okay. Bis dann, ciao. Kann ich noch jemanden grüßen? Nein, heute wird nicht gegrüßt. Sonst haben wir ja wieder die riesige Grüßarie. Das ist für die anderen Leute immer super langweilig, die Grüßerei. Lieber Mike, wir melden uns bei dir, okay? Ja. Bis dann, ciao. Am Freitag dann, ja? Am Freitag, ja genau. Gut, vielen Dank. Okay, ciao. Pornodarsteller mit 26 Zentimetern, 25 Zentimetern, 1 Uhr 33 und 45 Sekunden. Wir machen jetzt Pause. In ein paar Sekunden. Hier ist Radio 1 Live und das WDR Fernsehen mit der Telefon-Talkshow Domian. Und heute Nacht sind wir offen für eure Themen. Ihr könnt hier ganz einfach anrufen, wenn ihr mit mir reden wollt. Ihr könnt anrufen Natürlich über das ganz normale Telefon, aber auch über Bildtelefon. Oder wenn ihr eine Webcam habt, könnt ihr euch bei uns auch melden, können wir so schalten und tricksen, dass ich euch dann sehen kann und dass die Fernsehzuschauer euch auch sehen können. Telefonnummer 0180-5678-111 und die Faxnummer fast ähnlich oder fast so ähnlich 0180-5678-110. Und jetzt geht es weiter mit Darius. Ja, ja, hallo. Darius ist 28 Jahre alt. Ja, hallo. Darius. Ja, ich weiß eigentlich nicht, was das Thema so heute ist. Wir haben offen, jeder kann anrufen zu jedem Thema. Zu jedem Thema. Mhm. Ja, ich habe ein Problem. Ich habe meinen Bruder überfahren. Du hast deinen Bruder überfahren? Ja. Mit dem Auto? Mit dem Auto, ja. Das ist richtig. Das Ganze ist so passiert. Mein Bruder ist leidenschaftlicher Motorradfahrer. Mhm. Sein Motorrad war in der Reparatur und ich habe ihn zur Werkstatt gefahren. Sein Motorrad war fertig und habe ihn dorthin gefahren. Er hat sein Motorrad dort abgeholt und ist vor mir gefahren. Ja, daraufhin, ich bin hinter ihm hergefahren und ja, auf der Landstraße ist vor ihm ein Auto rausgezogen und mein Bruder hat gebremst, ist ausgeweicht, ist dabei ins Rutschen gekommen. Ich musste vor dem Auto auch ausweichen und kam auf die gegenüberliegende Fahrbahn, wo mein Bruder mit dem Motorrad auch hingefallen ist und ja, ich habe ihn überfahren. War er sofort tot? Er war sofort tot, ja. Wann war das? Vor einem Dreivierteljahr. Ja, Anfang März. Da bist du aus dem Auto ausgestiegen und was ist da weiter passiert? Ja, ich bin aus dem Auto ausgestiegen. Jetzt muss ich sagen, ich bin Erste-Hilfe-Helfer. Hm. Von der Bundeswehr her habe ich das gelernt und stecke da auch drin und ab und zu greife ich eigentlich den Malteser Hilfsdienst auch unter die Arme und hab versucht, erste Hilfe zu leisten und also, war er denn sehr entstellt? Du bist mit dem Auto dann richtig über ihn drüber gefahren? Ja, ich bin mit dem linken Reifen über seine Brust gefahren. Das Fatale an der Sache war eigentlich die, also ich habe viele Unfälle gesehen und habe auch immer geholfen und habe auch mehr erkannt, wenn einer, wenn irgendetwas hoffnungslos war oder wenn einer tot war. Mhm. Und in dem Fall habe ich das absolut nicht erkannt. Was hast du da gemacht? Ja, es waren äußere Blutungen da, die ich versucht habe zu stillen. Mhm. Und war eigentlich ziemlich nüchtern bei dieser Sache noch da. Mhm. Oberflächlich gesehen. Also du meinst, wenn das ein fremder Mensch gewesen wäre, hättest du das alles gar nicht getan, was du dann da noch getan hast an Hilfsmaßnahmen oder Wiederbelebungsversuchen? Ja, das ist richtig. War dir denn in dem Moment, ich meine, das muss ja grauenhaft sein, den eigenen Bruder zu überfahren, war dir das in dem Moment bewusst, dass das dein Bruder da ist, oder warst du in so einem Schock-Trance-Zustand? Das ist schwer zu erklären. Im Unterbewusstsein wusste ich wohl, dass es mein Bruder war. Mhm. Aber es war halt die Sache, du musst demjenigen, der da liegt, helfen. Mhm. Ja. Du hast ganz viele Maßnahmen ergriffen? Ja. Es war auch diese Sache, dass ich wusste wohl, da ist nichts mehr zu machen. Ja. Welche Maßnahmen waren das denn? Du hast versucht, das Blut zu stillen. Was hast du noch gemacht? Jetzt muss man dazu wissen, so eine Situation bei solchen Verletzungen kann man nur das Blut stellen, ja. Man kann es war eigentlich auch so, dass dass Blut aus seinem Mund kam. Mhm. Und da ist also eigentlich mit Mund zu Mund beantwortet, nicht viel zu machen. Mhm. Wie lange warst du denn dann alleine mit ihm beschäftigt, bis dann professionelle Hilfe kam? 20 Minuten. 20 Minuten warst du alleine mit deinem toten Bruder? Ja, 20 Minuten. Bist du dann mit, hast du ihn begleitet ins Krankenhaus oder hat man, haben die Ärzte direkt den Tod festgestellt? Also die, es kam zum nächsten Unfallwagen. Mhm. Danach kam der Notarzt. Mhm. Und der erste Notarzt konnte das feststellen. Mhm. Und das Fatale an der ganzen Sache war, wie gesagt, ich sagte ja, mein Bruder war sofort tot und ich habe also am toten Körper meines Bruders immer noch erste Hilfe geleistet. Mhm. Ich wollte es nicht wahrhaben. Mhm. Ist er denn vor Ort dann gleich eingesagt worden oder hast du das auch noch mit ansehen müssen? Ich musste es mit ansehen. Mhm. Und eigentlich hätte ich das sehen müssen. Wie gesagt, ich stehe dieser Sache ganz neutral entgegen, aber in diesem Moment konnte ich das nicht. Ist klar. Ja. Nun liegt das ein Dreivierteljahr zurück, sagst du. Ja. Ich stelle mir vor, dass du seitdem die Hölle durchlebt hast. Ja, eigentlich schon. Wie war denn dein Verhältnis zu deinem Bruder? Ich habe zwei Brüder. Hm. Ich habe einen Halbbruder, mit dem ich nicht aufgewachsen bin. Hm. Und ich habe, wie gesagt, das war mein richtiger Bruder, der gestorben ist. Hm. Wir waren, mein richtiger Bruder und ich, wir waren zwei verschiedene Typen. Hm. Grundverschieden eigentlich. Und ich habe mich eigentlich über die letzten Jahre hinweg mit meinem Halbbruder eigentlich besser verstanden. Hm. Aber es war kein Streit da. Nein, es war nie Streit da. Nie Streit da. Nur heute kommen diese Erinnerungen hoch, dass ich mit meinem richtigen Bruder viele Dinge erlebt habe. Hm. Und die du damals gar nicht so wertgeschätzt hast? Genau, die ich damals einfach nicht wertgeschätzt habe und Darius, nun ist das eine ganz, ganz tragische und traurige Sache, die passiert ist, dieser Unfall. Mhm. Kommt denn bei dir noch hinzu, dass du dir sehr, sehr große Gewissensbisse machst? Und du sagst, ich war letztendlich schuld? Jein. Das ist so ein Zwiespalt. Ich bin ein sehr ruhiger Autofahrer. Mhm. Ich habe selber einen Motorradführerschein. Ich weiß, wie man sich in solchen Situationen verhält. Mhm. Ich weiß auch, wie man sich verhält, wenn ein Motorradfahrer gerade vor einem fährt. Mhm. Das Problem war eigentlich das, dass innerhalb von der Familie da Beschuldigungen kamen. Auch von Seiten der Eltern? Nein, Gott sei Dank nicht. Also ich habe sehr tolerante Eltern, ich habe sehr liebe Eltern. Mhm. Also es gab Leute in der Verwandtschaft, die... Meine Großmutter, ja. Die Großmutter hat gesagt, du bist schuld, Darius? Ja, ich sage mal im ersten Moment, heute sagt sie es nicht mehr. Was hat das denn damals für Gefühle in dir ausgelöst, als du das von deiner Großmutter gehört hast? Hat sie dir das ins Gesicht gesagt? Ja. Was hast du denn du da gefühlt bei? Ja, ich habe mich natürlich in diesem Moment... Ich sag mal, ich bin ein sehr toleranter Mensch und ich gehe gerne auf Leute ein und ja, in diesem Fall habe ich mich eigentlich schuldig gefühlt. Mhm. Musste danach auf Toilette mich übergeben. Mhm. Und auf der anderen Seite bin ich auch sehr hart und nach einer halben Stunde übergeben, ich habe mich eine halbe Stunde lang übergeben, habe ich dann gesagt, okay, jetzt muss man meine Großmutter kennen, sie ist sehr oberflächlich. Mhm. Da ist mir dann das eigentlich eher erst richtig klar geworden und ja. Ist es denn so, dass, also ich habe es auch rausgehört und bin auch sehr froh darüber, dass ich glaube, dass du dich nicht so sehr schuldig mehr oder überhaupt fühlst. Ist das richtig? Ja, das ist... Du trägst ja auch keine Schuld. Das ist ein schlimmer Unfall, ein Unglück passiert. Man muss auch sagen, dass derjenige, der von meinem Bruder rausgezogen ist, 0,7 Promille hatte. Mhm. Er ist auch schuldig gesprochen worden. Mhm. Hatte dein Bruder eine Frau, eine Freundin? Nein. Nein. Nein. Er war notorischer Single, sozusagen. Aber mit wem hast du denn deine... deine Trauer erlebt und durchlebt in den letzten Monaten. Das ist eigentlich eine Sache, wo ich eigentlich auch jetzt drüber mal sprechen wollte. Ich bin danach, nach dem Unfall, in ein enorm tiefes Loch gestürzt. Mhm. Ich habe meine Schule geschmissen. Mhm. Oder musste sie schmeißen. Heute sage ich immer noch, ich musste sie schmeißen. Ich hätte sie nicht machen können. Ja. Hast du eine Nachqualifikation gemacht? Eine Abendschule oder was war das? Ja, nee, eigentlich ganztägig. Ganztägig. Zum Netzwerktechniker. Ah ja, das hast du geschmissen. Das habe ich geschmissen und daraufhin bin ich in ein tiefes Loch gestürzt, und wo ich eigentlich nicht glaubte rauszukommen. Ich habe also wieder mit dem Rauchen angefangen. Mhm. Ich habe mit dem Trinken, also nicht angefangen, aber ich habe getrunken. Mhm. Und irgendwo nach 3 Monaten wurde mir klar, da war ich auch so ein bisschen drüber hinweg, da habe ich mich ein bisschen gefangen, so kann es nicht weitergehen. Mhm. Ich bin dann bewusst auf Leute, auf Freunde zugegangen, mhm, und habe mit ihnen viel unternommen, bin mit ihm abends weggegangen, mhm, um ein bisschen was zu vergessen. Hast du das Gefühl, dass du das jetzt einigermaßen im Griff hast, dass du einigermaßen auch wieder so ein bisschen im Leben stehst? Nein, es gibt Momente, da fühle ich mich einfach super. Mhm. Ja. Aber das schwankt von einer Sekunde auf die andere, wo ich mich einfach völlig schlecht fühle. Ich glaube, dass das auch immer noch sehr normal ist. Es ist ein ganz schlimmer Unfall, ein ganz schlimmes Unglück gewesen. Mhm. Und es ist ja nicht mal ein Jahr rum, dass diese Gefühle immer noch in dir aufkommen. Und hast du denn Halt in der Familie, dass du mit deinen Eltern viel darüber reden kannst? Ja. Das schon. Mhm. Also ich möchte eigentlich auch allen sagen, so schwer es klingen mag, wer solche Probleme hatte, ich habe André eben gehört, wer solche Probleme hat, der muss auf Leute zugehen. Mhm, ja. Wir haben hier in Deutschland einfach, ich sage das mal so krass, ich bin nicht reiner Deutscher, aber wir haben hier in Deutschland einfach das Problem, dass wir ein sehr teutonisches Verhalten haben. Dass die Leute sehr auf sich selber bewusst sind und wo man glaubt, dass man Freunde hat, die auch mal auf einen zugehen. Das wird man hier einfach nicht finden. Lieber Darius, ich finde es sehr, sehr bewundernswert, dass du angerufen hast und auch mir und uns von deinem Unglück erzählt hast, was sicher auch nicht so einfach ist und war. Ich möchte gern, dass du jetzt mit meiner Psychologin noch eine Weile redest. Ja, ist das okay? Das geht so, du legst auf und wir rufen dich, die Elke Dunajski ruft dich gleich nochmal an. Ich wünsche dir von ganzem Herzen, dass dieses Auf und Ab weitergeht und dass es mehr Aufs gibt demnächst als Abs, und dass du allmählich, wenn es auch sehr schwer ist und auch langwierig ist, dass du wieder Boden unter die Füße bekommst. Mhm. Du hast keine Schuld. Du hast wirklich keine Schuld. Nein. Wir machen das so, du wirst gleich von uns nochmal angerufen. Ich wünsche dir von ganzem Herzen alles Gute. Mhm. Abschließend möchte ich mal von ab diesem Thema sagen, vielen Dank für deine Sendung. Ja. Ich bin kein Freund seiner Sendung, das K in Klammern, ja. Ganz einfach deswegen, ich sage das mal so, ich finde es toll, dass ich heute hier sprechen durfte. Mhm. Aber auf der anderen Seite finde ich, dass gewisse Themen einfach nicht da reingehören. Mhm. Ja. Okay. Ja. Okay. Okay, dann verabschieden wir uns jetzt und nochmals alles Gute. Okay. Tschüss, Darius. Bis dann. Tschüss. Tschüss. Jetzt begrüße ich Michael, und Michael ist 24 Jahre alt. Ganz genau. Hallo, Domian. Hallo, Michael. Grüß dich. Ich habe jetzt irgendwie eine blöde Überleitung, aber ich spreche einfach mal so an. Ich habe unser Mietshaus vernetzt mit Kameras. Du hast euer Mietshaus mit Kameras vernetzt. Ganz genau. 6 Kameras in 3 Parteien, sprich in 3 Wohnungen und 2 außerhalb des Gebäudes. Und das wollte ich euch jetzt mal beichten. Mhm. Also nochmal, du hast es in die Wohnungen hineingelegt? Ja, richtig, jeweils zwei Kameras. Also nochmal zur Erklärung, das ist dein Miets, das gehört euch, dir oder deinen Eltern? Oder? Der Familie, ja. Der Familie, richtig, ganz genau. Wie bist du denn in diese Wohnungen überhaupt reingekommen? Und kannst also vor einem Jahr bin ich selbst hier hingezogen und dann stand ein kompletter Umbau, Renovierung an. Mhm. Und dementsprechend mussten auch Wände abgerissen werden und neu aufgebaut und... Aha. Ja, dann hatte ich also Zugang in die Wohnungen und da wurde auch zu der Zeit. Wo sind denn diese Kameras installiert genau? Also quer durch den Garten. Eine habe ich jetzt hier in der Nachbarwohnung im Kinderzimmer und die andere, die ist in der Wand. Im Kinderzimmer in der Wand? Ja, richtig, genau. Ich wusste ja nicht, dass da ein Kinderzimmer reinkommt bei den neuen Mieter. Du wolltest lieber, dass dein Schlafzimmer reinkommt? Oh ja. Wie kann man sich das denn vorstellen? Wie groß ist diese Kamera? Also das Objektiv hat einen Durchmesser von 3 mm. Von 3 mm? 3 mm. Das war letztes Jahr noch beste Qualität mit und auch das kleinste, was es gab hier auf dem deutschen Markt. Und dieses ist eingelassen, eingelassen in die Wand? In die Wand und abgedeckt mit Styropormatten. Sprich, kann man kaum erkennen von der Wand her. Wie speist sich die Energie nach? Sind da Batterien drin oder wie geht das? Nein, per eigenes kleines Kraftwerk. Per eigenes kleines Kraftwerk? Ja, steht auch im Keller rum. Achso, das ist sogar vernetzt, das Ganze. Ja, sicher, klar, das Ganze ist vernetzt und läuft hier bei mir auf 4 Monitoren auf. Du sagst, da ist Styropor drüber gelegt. Richtig, genau. Aber dann ist die Kamera, die Linse doch verdeckt. Nein, da haben sie so einen kleinen Sichtwinkel eingeführt aus Aluminium, dass sich das Objektiv weitet nach außen hin, sprich, dass du so einen ganzen Raumüberblick hast. Haben sie gut gemacht. Wer ist denn Sie? Haben Sie gut gemacht? Haben die gut gemacht, eine nette Firma, so möchte ich das mal sagen. Also ihr beauftragt das so zu machen? Die habe ich beauftragt, richtig. Und das war die dritte, die gesagt haben. Jetzt wohnen da Menschen in dieser Wohnung, in diesen Wohnungen. Ja, richtig. Und diese Menschen kannst du per Video auf einem Bildschirm beobachten. Richtig. Du kannst also sehen, was in dem Kinderzimmer vor sich geht. Ganz genau, der Junge schläft. Der Junge schläft. Und was siehst du noch? Welche Zimmer kannst du noch beobachten? Dann habe ich in der gleichen Wohnung einmal das Esszimmer eingelassen, die Kamera in der Decke. Und dann unter mir habe ich einmal Schlafzimmer und Esszimmer. Und dann habe ich einmal noch Badezimmer, die Dusche und das Wohnzimmer. Und dann habe ich noch eine Kamera auf dem Dach, die beweglich ist. Verarschst du mich also eigentlich? Nein, dumm, meine ich. Das ist so unglaublich, dass ich es kaum glauben kann, was du da erzählst. So unglaublich? Ja, ich finde es unglaublich. Also du sitzt dann wirklich, ich stelle mir das so vor, du sitzt da vor deinem... Ja, stell dich mal vor. Ich stelle mir vor, du sitzt wichsend vor deinen Monitoren. Das war die erste Zeit. Da war es noch ungewohnt, aber es ist jetzt mehr so eigentlich vom Aufstehen, wo man sagt, ja, guten Tag, Frau so und so, von der schönen guten Morgen, heute sind wir aber spät aufgestanden. Naja, und dann trinke ich mir meinen Kaffee und beobachte hier die Monitore. Warum machst du das? Warum mache ich das? Weiß nicht. Fernsehen ist langweilig, es hat sich angeboten. Es ist viel interessanter. Ich habe meinen Daily Soap von morgens bis abends, wenn ich einen Monitor anmache. Ja. Also, du begehst ja nun ganz kleine Straftaten, ne? Ist ja klar. Ja, richtig. Und du trittst ganz brutal in die Privatsphäre von Menschen ein. Ist alles klar, ne? Richtig, ja. Das findest du gut? Gut, nicht okay. Da spielt die Moral ein bisschen mit, aber ich habe mich daran gewöhnt. Also wenn man das in deinem Schlafzimmer machen würde, fändest du Ich fände es beschissen. Ich habe mir auch eine Kamera eingelassen, eine kleine. Damit hat es angefangen eigentlich, ganz am Anfang, aber ich fände es beschissen. Es ist ja auch beschissen. Warum machst du es denn dann? Ja, warum mache ich es? Das ist die Neugier. Ich kann ja auch schlecht reingehen und sagen, Frau so und so, ich baue mal gerade die zwei Kameras hier aus. Nee, du könntest es abschalten. Ich könnte einen Monitor auslösen. Was hat dir ganze Spaß denn gekostet? Eine Menge, 80.000. 80.000 Mark? Für einen Perversen? Du bist ein Perverser. Meinst du? Ja, das meine ich allerdings, ja. Das meine ich, ja. Also nichts gegen, wenn jemand voyeuristisch veranlagt ist und wenn irgendwo ein Fenster aufsteht und man guckt rein. Ja, sicher, klar. Ne? Warum rufst du hier eigentlich an und erzählst mir das? Ja, warum? Kann man deine Stimme erkennen? Dann hast du die Polizei vielleicht morgen im Haus. Kann passieren. Wäre möglich, ja. Und du bist bereit dafür, unter Umständen eine, ich weiß nicht, wie das bestraft wird, aber es wird alles sehr unangenehm für dich. Richtig, ganz genau. Warum hast du dich hier gemeldet? Warum habe ich mich gemeldet? Die 4 Monitore stehen hier in der Wohnung. Dementsprechend konnte ich dieses Jahr über lang nur 2 Freunde reinlassen, die davon überhaupt wissen. Und einfach mal Bescheid sagen da draußen, dass es sowas gibt, dass es wirklich nicht nur die Illusion aus dem Film ist. Also du meinst, das könnte, du willst damit sogar die Menschen warnen, dass... Eventuell, dass es mehr von meiner Sorte gibt, das, richtig. Ja. Hier in Deutschland auch. Weil es war der Firma auch unter anderem nicht unbekannt, so wie ich das mitbekommen habe. Also mir bleibt wirklich fast die Spucke weg, Michael, muss ich sagen. Ich, du wirkst so normal und relativ freundlich. Und wenn ich mir vorstelle, dass du das mit mir und meiner Wohnung machen würdest. Du würdest mit dem Ohren abreißen. Also, nicht nur ich glaube, alle Leute, die jetzt hier zuschauen und zuhören und sich das vorstellen und dann mit dir konfrontiert würden, ich weiß nicht, was da los wäre. Das glaube ich immer, Deswegen ist es ja schön, dass man einigermaßen anonym bleiben kann. Also, ich kann das nur noch mal ganz radikal verurteilen. Ich finde es richtig mies. Ja. Ich finde es mies, einfach blöd, weil ich nicht so, ich möchte nicht so beobachtet werden von anderen Leuten. Und ich kann nur jetzt an dein Gewissen noch mal appellieren. Irgendwas scheint ja da doch in dir noch sich zu bewegen, diese Dinge abzuschalten. Wenn die, das kann man ja machen. Machen. Es ist die Langeweile, die treibt einen. Ja, komm, jetzt keine Entschuldigung. Wir haben darüber gesprochen, du weißt meine Meinung und wir verabschieden uns jetzt. Alles klar. Tschüss. Danke. Ciao. Ciao. Mensch, ist doch nicht wahr. Es ist nicht wahr. Es ist nicht wahr. Jetzt haben wir noch Nathalie dran. Nathalie ist 20 Jahre alt und wir haben leider nicht mehr so viel Zeit, liebe Nathalie, aber wir sprechen auch miteinander. Ja. Hi. Hallo. Bin ich froh, dass ich mal endlich durchgekommen bin. Ja, und du Arme, jetzt haben wir nur ganz wenig. Aber komm schnell zu deinem Thema. Ja, ganz schnell. Also es geht darum, ich bin seit 5 Jahren mit meinem Mann zusammen, seit einem Jahr verheiratet und habe nach der Geburt unseres zweiten Kindes, das ist ein Junge, erfahren, dass er halt auf Männer steht. Mhm. Auf sehr krasser Weise, muss ich dazu sagen. Er ist immer regelmäßig in so einen Club gefahren und eines Nachts ist er nicht nach Hause gekommen. Und dann habe ich das meine ganze Wohnung hier auf den Kopf gestellt, eine Telefonnummer gefunden und habe ich gedacht, da rufe ich jetzt einfach mal an, das ist Handy. Ja, und dann war halt auch ein Mann dran. Mhm. Dann habe ich auch gleich gesagt, ich sag, kennst du meinen Mann halt? Und er dann so, wie dein Mann? Ich so, ja, ich sag, also ich bin mit ihm verheiratet, wir haben 2 Kinder, ich bin glücklich und... Also er hat ein regelrechtes Doppelleben geführt. Also ja, muss ich dazu sagen. Hat er, war das nur in Anführungszeichen eine Sexgeschichte mit den Männern oder hat er auch einen Geliebten? Ja, das ist es ja eben. Also er hatte davor mal was mit so einer Lappalie halt, dass er halt was im Bett hatte mit einem Mann, das war aber nichts Großes und mit dem ich halt telefoniert hatte, das ist wohl was Größeres gewesen. Ja, das war Horror. Und wo das auch passiert ist, da habe ich auch schon mal versucht, bei dir in der Sendung anzurufen, weil ich wusste nicht, mit wem man so darüber sprechen kann. Und bei dir sind ja mehrere Themen, sowas mit Schwul halt auch so betrifft. Das war wirklich krass und dann hatte ich auch wirklich vorgehabt, mich scheiden zu lassen und dann kam er von seiner Seite wieder, er liebt nur mich und das mit den Männern ist halt nur nebenbei und er braucht das irgendwo und dann habe ich ihm wieder klar gemacht, ich kann damit nicht leben, wir haben 2 Kinder und... Hast du das Gefühl, dass er dich schon doch auch liebt? Und dass es auch im Bett bei euch gut funktioniert, oder? Das ist es ja gerade. Das ist ja alles, das war ja alles perfekt bei uns. Ich habe ihm das nie abgenommen, dass er wirklich jetzt halt Sex mit Mann hat. Das konnte ich mir nie vorstellen, bis ich das dann halt auch halt draufgekriegt habe. Und der, mit dem er halt auch was hatte, der hat dann auch bei mir wirklich, das waren wirklich Terroranrufe, der hat ja nachts angerufen und mir erzählt, dass er ihn über alles liebt und ne, und das waren wirklich hammerharte Sachen. Und wo ich mich mit meinem Mann dann ausgesprochen hat, hat er mir auch erzählt, dass er halt auch der andere, der war so ein bisschen besitzergreifend, der hat dann auch gesagt, ich kenne guten Anwalt und du kriegst dann die Kinder und all so eine Sache. Ne? Also das war wirklich... Also Nathalie, jetzt tut es mir super leid, dass unsere Sendung vorbei ist, weil ich mich sehr gerne wirklich mit dir weiter unterhalten würde, wollen. Aber wir werden dich jetzt nicht einfach nur hier rauskegeln, sondern du kannst gleich mit meiner Psychologin, mit der Elke, noch ein paar Worte reden. Ja. Und das ein bisschen aufdröseln noch, die ganze Geschichte. Mir tut es wirklich sehr leid, aber ich muss mich von dir verabschieden. Wir sind gleich vom Sender weg. Alles klar. Also leg auf und du wirst gleich nochmal angerufen. Alles klar. Tschüss, Nathalie. Ist gut. Ciao. Tschüss. In der Technik heute Nacht, Hans-Jürgen Wilde. Morgen sind wir wieder da. Bis dahin. Ciao.